Kapitel 10 – Fragen zu Bitcoin. Anhand der in Kapitel 8 erläuterten wirtschaftlichen Grundlagen über den Einsatz von Bitcoin und der wichtigsten potenziellen Anwendungsfälle dieser Währung, die in Kapitel 9 erläutert wurden, werden nachfolgend einige der wichtigsten Fragen rund um den Betrieb von Bitcoin untersucht.